Volle Gefechtsbereitschaft auf Seiten der nordkoreanischen Grenztruppen. Südkorea reagierte auf diese Drohgebärde aus Pyongyang mit scharfen Worten und machte deutlich, dass man auf jegliche Angriffe aus dem Norden so wörtlich resolut antworten würde. Seoul teilte weiterhin mit, man habe eine Botschaft nach Nordkorea geschickt, mit der Aufforderung, sich für den jüngsten Artilleriebeschuss zu entschuldigen. Allerdings habe sich Pyongyang geweigert, die Botschaft entgegenzunehmen. Auslöser für die Eskalation des Konflikts zwischen Nord- und Südkorea war die Explosion einer Landmine im Grenzgebiet vor knapp 3 Wochen, für die Südkorea den Norden verantwortlich macht. Dabei wurden 2 südkoreanische Soldaten schwer verletzt. Als Folge hatten die Südkoreaner ihre Lautsprecheranlagen entlang der Grenze wieder in Betrieb genommen, um die nordkoreanischen Soldaten mit lauten Propagandadurchsagen zu beschallen. Pyongyang beantwortete diese Provokation mit dem Beschuss eines Lautsprechers. Die Truppen auf der Südseite erwiderten das Feuer. Verletzt wurde bei den Artilleriegefechten niemand. Nun erklärt Kim Jong-un, Nordkoreas Machthaber, den Quasi-Kriegszustand, indem er seine Grenztruppen in Stellung bringt. Sollte die Lautsprecherbeschallung nicht bis morgen Nachmittag beendet sein, so ließ Kim Jong-un mitteilen, werde Nordkorea mit Militäraktionen beginnen. Berichte über Bewegungen von nordkoreanischen Militärfahrzeugen mit Kurz- und Mittelstreckenraketen wollte das Verteidigungsministerium in Seoul nicht bestätigen. Die USA forderten Nordkorea unterdessen zur Zurückhaltung auf. Derzeit sind zusätzliche US-Soldaten für ein Manöver in Südkorea stationiert. Angesichts dessen wäre es nach Aussage von Beobachtern kein günstiger Zeitpunkt für Nordkorea, eine militärische Auseinandersetzung zu riskieren.